langsam wieder. Wir haben jetzt total gemerkt, dass wir so ein bisschen Verzug sind mit unserer Zeit und dass so ein wahrscheinlich langfristiger Austausch und so Bedarf. Deswegen würde ich jetzt eine E-Mail-Liste umgeben. Wir würden so eine E-Mail-Verteilerliste einrichten. Und es wäre total schön, wenn vielleicht auch eine andere Gruppe oder mehrere Leute, vielleicht auch mit uns, vielleicht ein nächstes Treffen vorbereiten, dass wir Fragen, die jetzt auch noch entstehen, wo wir keine Zeit haben, das zu diskutieren, bis wir dann um 19 Uhr spätestens essen. Also es gibt auch gemeinsames Essen gleich. Hoffentlich reicht es für alle, weil nämlich ich mit den Leuten rechne. Ja, genau, dann gebe ich dir jetzt durch. Genau, wir haben so, also es gab ein bis zwei Gruppen, die nicht so richtig zu Wort gekommen sind, konnten sie sich vorstellen und wir würden dem einfach jetzt nochmal, bevor wir weitermachen mit der Frage, die du gestellt hast zur Moderation, nochmal kurz den einen oder wenn sie wollen, zwei Gruppen kurz Raum geben oder am erst. Genau, ja. Ja, tut mir leid, dass ich schüchtern von passiert. Nee, ich bin vom Pizza 54. Das war ein soziales Zentrum in Neukölln. Deswegen heißt die jetzt im Exil, weil uns gibt es weiterhin. Es fand nach wie vor Veranstaltung statt unter dem Namen. Und ja, der Laden selbst, den gab es 13 Jahre lang, wurde ursprünglich auch aus Mitteln vom Quartiersmanagement gegründet. Dann gab es aber mehrere Generationenwechsel und die letzten 4 bis 5 Jahre waren dann von einer, letztlich von den Gruppen geprägt, die auch heute noch Teil dessen sind. Und ich würde die Spiele so bezeichnen als Gruppe von Gruppen. Und es waren dann so super viele verschiedene Sachen, von Solawi-Gruppen, also solidarische Landwirtschaft, oder anarchistische Gruppe in Neukölln oder einfach nur so Freundeskreise, die gekocht haben oder auch ein Festival zusammen haben oder Corazol als eine selbstorganisierte antirassistische Gruppe und dadurch gab es eine hohe Pluralität und alle Leute konnten den Raum kostenlos nutzen, mussten dafür aber einmal im Monat kochen, wodurch dann am Ende halt regelmäßige Fokü- oder Küfer-Termine, also Essen gegen Spende-Termine zustande gekommen sind. Es waren dann regelmäßig immer Dienstag und Mittwoch, wo wir die voll hatten, konnten die Leute auch sagen, ja, wir machen dann sonntags einen Brunch. Und die ganzen Einnahmen daraus wurden dann für die Miete des Ladens, die nicht besonders hoch war, verwendet. Genau, irgendwann wurde dieses Haus dann verkauft, mehrfach, und dadurch ist das ganze Projekt in eine neue Phase eingekommen. So hat es den Leuten erstmal gereicht, diesen Laden als Infrastruktur zu haben. Und die Friede selbst war nur eine Infrastruktur, die jetzt nicht nach außen treten sollte als Gruppe, so wie ich das jetzt zum Beispiel tue. Und dann kam aber die Kündigung, nee, kam noch nicht, das Haus war verkauft und es war klar, ja, die wollen das Haus jetzt verwerten und es gibt Modernisierungsankündigungen für die Nachbarn oben drüber im Haus. Und darüber kann man eigentlich die Nachbarschaftsarbeit erst so richtig auf, weil wir natürlich die Leute dann in diesem Kampf unterstützt haben. Also es hat sich eine Hausgemeinschaft gebildet und wir haben einfach nur den Raum dafür zur Verfügung gestellt und eben als Ladenfläche in diesem Haus an diesem Plenar teilgenommen. Da kam dann so dieses ganz Normale, was in den ganzen kämpfenden Häusern passiert. So, die Leute sind so, haben miteinander geredet, sind zur Mietrechtsberatung, haben sich zu den ganzen Schreibereien gewehrt. Und irgendwann hat der Eigentümer mitbekommen, dass wir mit dahinter stecken und hat unseren Laden dann gekündigt. Und dann hatten wir zwangsläufig die Notwendigkeit, uns enger zu finden und Kommunikationsstrukturen aufzubauen. Und dann haben wir eben analysiert, was sind so die Gruppen, an die wir uns richten können. Das war natürlich klar, unsere Gruppen selbst und eine diffuse linke anarchistische Szene, an die wir uns richten. Andererseits die Nachbarschaft, dann die Eigentümer- und Hausverwaltung selbst und als viertes vielleicht noch eine Politik oder sowas, so Entscheidungsträger. Und bei der Nachbarschaftsarbeit, darum geht es ja hier heute, da hatten wir dann eben einmal natürlich die Leute im Haus unterstützen. Auch wenn wir zum Beispiel zu unserem Eigentümer, wir sind dann auch mal nach Wien gefahren, wo die Eigentümer sind, da waren dann auch Leute aus dem Haus dabei. Und dass man da eben grundsätzlich nur Sachen vertreten hat, die auch für Leute aus dem Haus mit tragbar waren. Und dann irgendwann ging es so weit, dass wir eben überlegt haben, so ja, der erste Impuls ist ja immer XY bleibt, Friede bleibt. Und dann kam so, wie eigentlich? Und dann kam die Perspektive Hauskauf. Und das ging natürlich nur mit den Nachbarn und Nachbarinnen. Und dann gab es sehr viele Abende, wo wirklich alle offengelegt haben, so und so sind unsere Mieten. das und das wäre der Kaufpreis, wie können wir jetzt hier hin und her schieben? Also klar, es gibt ja dann Kapitalkosten und es erhöht erstmal eine Miete, aber man weiß, noch höher geht es dann nicht mehr, weil dann ist es eigentlich, also dann ist man ja selbst die Hausverwaltung. Und da kam natürlich ein super enger Austausch. Da muss man auch ehrlich sagen, kam uns zugute, dass wir auch coole Nachbarn hatten. Aber auch nur hauptsächlich, also fast nur deutschsprachige. Also, nee, so alle, die ich kenne, waren deutschsprachige in dem Haus. Weil vorher dann eher rechter Hauseigentümer war, der darauf geachtet hat. Und ja, das war eine super Erfahrung. Dadurch, man hat es auch bemerkt, so grundsätzlich, vorher waren auch genau das Problem, was aus Magdeburg beschrieben worden ist. Natürlich sind so Veranstaltungen auch mal lauter oder man, im Sommer kann man die Leute nicht in einem kleinen, dunklen Laden halten, sondern natürlich setzen sich alle mit dem Teller raus und natürlich ist es dann auch laut. So. Und man hat auch eine Entwicklung in der gesamten Nachbarschaft bemerkt, während früher immer die Bullen gerufen worden sind, war es dann irgendwann so, dass die Leute erstmal mit uns geredet haben. Und das sind so schon deutliche Zeichen dann auch, wie es weitergeht. Und dann eben haben wir über dieses Haus hinaus eine Kiezversammlung einberufen. Weil in Köln gibt es relativ viele organisierte Häuser, die sich so wehren in diesem Mietrechtsrahmen. Und aber auch andere Stadtteile nicht. Und wir wollten dann eben im Sinne der Selbstorganisation da diese Struktur ins Leben rufen. Und da haben wir uns dann auch relativ schnell ein bisschen rausgezogen, dass die eben nicht von uns getragen wird, sondern selbstständig läuft. Und die gibt es bis heute auch. Und ja, die kümmert sich halt hauptsächlich um Mietenthemen, aber ist vor allem ein Auffangbecken für Häuser, die dann eine Modernisierungsankündigung bekommen oder verkauft werden und dann eben erstmal geschockt sind. Und für die ist es wichtig zu sehen, sie sind nicht alleine. Es gibt Erfahrungswerte, es gibt Unterstützung bei Pressearbeit und ja, grundsätzlich könnte man aus der Struktur aber natürlich viel mehr machen, wenn dann mehr Gruppen reingehen, dann ändern sich da natürlich auch das Große. Genau, dann wollte ich vielleicht noch was zu Sprachproblemen. Die Leute, die reden bei uns, sind... Wollen wir das nachher alle als eigene Frage alle zusammen? Ich bin relativ weit los, deswegen... Okay. Ja, genau, dann einfach nur... ja, unsere Pläne waren hauptsächlich auf Deutsch, auf Reden, aber grundsätzlich war die Friedel nicht ein rein deutscher Ort, sondern allein durch Kopassol gab es eine große Community an frankophonen westafrikanischen Refugees und Unterstützungskreis, also den weißen Teil von Kopassol. Und allein dadurch war Französisch eben auch eine wichtige Sprache und teilweise haben Pläne mit Übersetzung stattgefunden, aber allein dadurch kam eben auch noch eine Vielfalt in die Kämpfe rein, aber es ist eben darüber, dass so selbstorganisierte andere Communities einen selbstverwalteten eigenen Space haben. Also es ist in dem Falle ja auch relativ wesentlich, so die, wenn Leute in Lagern wohnen, können sie nicht aussuchen, wie sie ihre Küchen benutzen können, und dann ist so ein soziales Zentrum eben. So allein die Selbstverständlichkeit, das Essen zu kochen, mit wem man möchte und was man möchte, ist dann auf einmal eine total befreiende Sache. Und das sind so Dimensionen, die einem dann eben erst bewusst wird, wenn man mit so mit den Leuten auf Augenhöhe zusammenarbeitet. Und ich denke, das ist so der Hauptweg, dass man den Leuten eben Räume zur Verfügung stellt und die den selbstbestimmt nutzen. Und nur so kann es funktionieren. Also es reicht nicht, Aufrufe zu übersetzen, sondern man muss mit Leuten reden. Und wenn es eine persönliche Beziehung gibt und man die Leute eingeladen hat, dann kann man miteinander arbeiten. Aber nur weil man, ich meine, man sieht es ja schon an den deutschen Aufrufen, als wenn jetzt jede deutschsprachige Person kommen würde, nur weil der Aufruf geschrieben ist. Es geht nur darüber, dass man noch miteinander geredet hat und Ansprechbarkeit. Genau. Bis dazu. Ach ja, genau, ein wichtiger Punkt noch. Unsere Gruppe heißt halt nach wie vor Friedel 54 im Exil. Und ich finde es wichtig in der Nachbarschaftsarbeit, dass man nicht nur dann, wenn man gerade vor Ort ist, nachbarschaftlich ist oder irgendwo wird ein Haus besetzt und das ist natürlich alles für die Nachbarschaft und das ist total offen und dann wird es geräumt und dann sind alle weg. So. Wir sind immer noch mit den Leuten in Kontakt und wenn es da Stress gibt oder die Termine haben, würden wir das auch nach wie vor machen. Wir haben da weiter ein Auge drauf, was mit dem Haus passiert und haben immer die Fähigkeit, das zu skandalisieren. Und das finde ich eben ganz wichtig, dass man dann eben auch nachhaltig dranbleibt. Dann würden sich noch Leute vom Netzwerk Treffen zusammen für Wohnraum vorstellen? Oder nicht? Ja, also, das Kurs, also, Das ist jetzt kein richtiges Projekt so in dem Sinne, so, sondern es ist erstmal noch etwas, was sich gerade findet. So, und es ist eigentlich genau das Gegenbeispiel von dem, was hier stattfindet. So, sondern es ist halt nämlich kein Projekt so, oder keine Perspektive so aus einer linken Blase heraus, die sich entwickelt hat, sondern es ist ein Mieterinnen-Netzwerk von Menschen hier aus dem Wedding, so, was, also wo ich halt, wo auch Teile von uns so halt auch sich ein bisschen mit engagieren. So, und es ist eigentlich eher so ein cooles, gutes Beispiel so von so einer Spontanität, so, dass sich halt auch solidarische Perspektiven in so einer, naja, so einer objektiven, normalen Bevölkerung so entwickelt hat, so, die sich halt trotzdem schon solidarisch auch entwickeln. Und dieses Netzwerk zusammen für den Wohnraum, das findet sich jetzt erst noch. Und es hat schon das Ziel, explizit erstmal nur eine solidarische Unterstützung für Mieterinnen verschiedenster Häuser, Wohnungen, Vermietungen, eigentlich sich gegenseitig aufzubauen. So. Das ist so erstmal so drei Gruppen hauptsächlich eingeteilt. Das ist dann halt eine Erstberatung so für Menschen, die Probleme haben, so, eine Rechtsberatung so anzubieten oder zumindest zu vermitteln, so die ersten Informationen. So. Dann gibt es eine andere Informationsgruppe, so, die sich dann halt schon so ein bisschen so um Recherche kümmert, so. Also so über welche Vermietung gibt es so, welche Häuser haben die und so. Und dann gibt es so eine Gruppe, so, die sich halt schon explizit so um Aktionen versucht zu kümmern, so halt gemeinsam mit den Nachbarn, die jetzt Stress haben, so, dann zu der Hausverwaltung zu gehen, eine Kundgebung zu machen, die über Druck zu setzen, so, aber schon mit dem Ziel, immer neue Leute halt auch reinzuholen, auch so ein bisschen wie Wasser es halt macht, so, dann halt zu sagen, okay, ey, wir gehen jetzt alle Mieterinnen, die jetzt Bock haben, so gehen nächste Woche zu der Vermietung, machen Stress so, und darauf in zwei Wochen später gehen wir zu der Vermietung von der und der Person oder Partei, ja, Mietpartei so. Und es ist halt auch, ja, ich will das gibt es halt auch noch hier im Wedding, es baut sich gerade auf. Wir sitzen am Lichtschalter, können wir vielleicht Licht anmachen? Ja, gerade so. Das ist super. Kennt sich jemand mit Light Controller Plus aus? Also, wir haben das Orange nicht schon angemacht. Ah, ja. Okay. Da haben wir vielleicht den Licht. Das ist wohl dann. Okay. Dann würden wir zur nächsten Frage übergehen. Also, die Frage, die gerade von hier kam, zur Moderation. Also, so wird wahrscheinlich nur jetzt beantwortet werden. Okay, jetzt haben wir dich. Ja, Frage, die du gestellt hattest, vielleicht magst du sie einfach nochmal stellen und vielleicht dann nochmal mit den Fotos darauf, wie wir auch in diesen großen Gruppen dann gut miteinander kommunizieren können, wenn nicht alle die gleiche Sprache sprechen. Naja, der Auslöser ist ja so ein bisschen, wir haben das jetzt auch in diesen Fragen, die hier drin stehen, was steht hier unter Basis, und ich glaube, die meisten Gruppen, die hier sitzen, haben ja so ein bisschen diesen Anspruch, mehr zu werden. Und aber dieses Mehrwert heißt ja zum einen, dass halt mehr Menschen kommen, die vielleicht jetzt keine Plenumserfahrung haben, zum anderen aber auch, dass man einfach schlicht auf einem Plenum sitzt mit 30, 40 Leuten oder keine Ahnung, wie viele man dann ist. Wie sieht so ein Plenum aus? Wie kann man eine Entscheidungsfindung herbeiführen, wenn dann, okay, jetzt unter der Voraussetzung auch noch, das ist bei uns dann halt auch der Fall, dass dann auch Leute nicht deutschsprachig sind, dass man halt auch dann nochmal einen Dolmetscher bewerkstelligt. Also wir machen das aktuell bei uns so, dass unser Plenum geht eigentlich von 19 bis 22 Uhr, das sind 3 Stunden. Wir schaffen es de facto nicht, da die Themen abzuarbeiten. Wir schieben immer wieder ganz viele Themen so. Aktuell wird unser Plenum zweisprachig gemacht, das heißt, jede Person übersetzt sich selbst, beziehungsweise die Personen, die es nicht übersetzen, werden halt von einer Person übersetzt, die weiß, wie sie das quasi machen muss. Außerdem gibt es noch eine Person, die tippt halt quasi am Computer, weil es Leute gibt, die nicht so gut hören können. Also das ist nochmal so eine zweite Barriere, die wir versuchen zu überwinden, dass halt quasi Menschen nicht gut hören können. Genau, das nimmt aber alles sehr viel Zeit in Anspruch, und wir treffen uns einmal in der Woche, versuchen da irgendwie so Grundsatzentscheidungen herbeizuführen, was aber eigentlich de facto total schwierig ist, weil eine Grundsatzentscheidung braucht halt viel Diskussion, und Diskussion in einem größeren Raum mit noch Übersetzung dazu ist eigentlich nicht so gut möglich. Deswegen frage ich mich, wie das andere Gruppen machen, was für Modelle es da gibt, die schon erprobt wurden, oder ob man einfach sagt, man muss halt durch. Okay. Darauf jemand antworten? Auf Übersetzung mal. Die Leute aus Magdeburg sind jetzt weg, oder? Nein. Weil ihr auch von Konsensbildung gesprochen hattet. Ja, aber Konsensfindung, die findet bei uns halt innerhalb der Gruppe statt und innerhalb der Vollversammlung. Die Vollversammlungen werden eigentlich nur von deutschsprachigen besucht. Also wir haben auch Refugees, die unser Sportangebot nutzen, aber wir haben es nicht geschafft, sie da hier zu integrieren, dass sie konstant an den Vollversammlungen teilnehmen. Eine andere Erfahrung, die wir mit mehrsprachigen Communities haben, ist mit unserer Arbeit, mit der kurdischen Community vor Ort, mit dem wir ein Solidaritätsbündnis haben. Und da wird auch mit Delegierten gearbeitet und halt übersetzt. Von daher geht es, dass keine große Masse, die da übersetzt, das ist jetzt kein Plenum mit 50 bis 100 Leuten, sondern da jetzt Delegierte sind, da haben sie dieses Problem nicht. Von daher gehen, können wir da nicht so viel Wissen beitragen. Vielleicht bei anderen Gruppen, die Erfahrungen mit so großen Plänen haben? Also unsere Gruppe ist ja nicht so groß, aber ich habe dennoch Erfahrung mit größeren Gruppen. Ich meine, es gibt ja auch einige, die hier vertreten sind. Genau dazu gibt es ja so unterschiedliche Konzepte, wie dass man ein Gesamtplenum hat und dann themenschwerpunktmäßig AGs bildet, die dann nochmal im Plenum zusammentragen, was an Ergebnissen da waren. Aber ich weiß nicht, ob es darauf abgezielt hat. Also was anderes, was ich sagen wollte zu diesen Mehrsprachigkeiten. Ich meine, also mein Gedanke dazu ist so, dass ich ja jetzt auch nicht so viel nicht weiße Menschen hier brauche. Also, ne? Das fängt ja schon damit an, dass man das halt reflektieren muss, wie kommt es, dass man halt eben die Leute, also bevor wir über sozusagen andere Sprachen sprechen, ist ja auch schon die erste Frage, es gibt ja auch nicht weiße Menschen, die Deutsch können und die eben auch nicht hier so. Und das sind vielleicht auch Leute, die, also ich spreche zum Beispiel schon verschiedene Sprachen, beispielsweise Arabisch, Farsi und Kurdisch. Und dementsprechend kann ich natürlich dann auch nochmal auf andere Leute zukommen oder habe sowieso schon Bezüge und diese Leute fehlen, aber das ist ja auch ein Potenzial, was uns halt, was wir nicht haben, so. Weil die, leider die Organisierung halt, oder weil ich das irgendwie in Berlin vor allem, mein Magdeburg, habe ich keine Vorstellung, aber ich glaube, in Magdeburg ist vielleicht nicht so viel Potenzial, weil habt ihr da schon einiges, wenn ihr mit der kurdischen Community am Start seid, ist gut. Aber in Berlin hat man ja eigentlich so viele Anknüpfungspunkte und dennoch bleibt es so, und das ist, glaube ich, schon eine wichtige Frage, die man sich stellen muss, wie kommt es, dass man nicht mal innerhalb der Strukturen, weil es ja nicht so, als würde es keine nicht weißen Linken geben in Berlin. So. Wollte ich nur mit euch teilen. Voll spannend schon. Das ist nochmal ein neues, riesiges Thema, aber super wichtig ist auf jeden Fall. Vielleicht auch da interessant, aus Italien, aus Italien und Frankreich zu hören, weil ich glaube, da ist es ja nicht so wie hier. Also beziehungsweise das, was du erzählt hast, dass im Haus sei, dass mein Flüchtling aus Tschetschenien mitbesetzt wurde. Also ich meine, da existiert es ja, dass Menschen aus verschiedenen. Ich bin da. Okay, ich bin nicht deutsch-muttersprachlich und ich kann ein bisschen meine Erfahrungen erzählen, ein bisschen, weil, okay, jetzt vielleicht ist es ein Unterschied, aber am Anfang, ich denke auch jetzt, für mich zum Beispiel die Plenum, auch wenn gibt es Übersetzung, es ist super schwierig. Für mich ist wichtiger zum Beispiel eine Rolle filmen in der Gruppe oder in der Kollektiv, mehr als ein Plenum, das vielleicht. Ja, ich kann, aber gibt es auch einen kulturellen Unterschied manchmal, dass ich kann nicht wie total dringend sein. Und deswegen, ja, ich denke, für die neuen Leute, die kommen, die nicht muttersprachlich sind, also deutsch muttersprachlich sind, würde es sein, dass es besser diese Rolle finden in die Gruppe, so etwas zu machen und wissen genau, was man machen oder das war ich mich. Ja, das habe ich gefühlt. Und die Gruppe ja nicht. Es ist einfach. Ja, ich bin völlig verstanden. Und es ist auch klar, dass das Plenum oder wie wir das machen, das ist für uns ganz normal. Aber das ist für andere Leute eine sehr besondere Organisationsform. Menschen manchmal nicht ganz gut verstehen können. Ja, und wir hatten am Anfang dieses Problem, dass die Leute, die da wohnen, sich nicht so organisieren. Und das erste Plenum ist es dazu gekommen, dass jemand gesagt hat, ja, jetzt brauchen wir einen Chef. So, und das war, ja klar, wir funktionieren ganz anders, wir organisieren uns ganz anders. Und wie können wir das dann zusammen machen? Und wir haben bisher keine andere Möglichkeit gefunden als Plenum. Aber das ist ziemlich klar, dass das für ein paar Menschen da, die möchten das nicht wirklich machen. Und das ist auch nicht einfach, vor anderen Leuten zu reden. Und ja, so, und im Plenum die Meinung von allen Leuten zu haben, das ist auch manchmal unmöglich. Wir versuchen immer so Konsensentscheidungen zu treffen, aber das ist auch klar, dass ein paar Leute sich oder ihre Meinung nicht ergeben oder einfach in Ruhe bleiben. Und das ist manchmal schwer, um sich sicherzustellen, dass die Leute nicht verstanden sind. Es gibt auch danach das Problem, dass wir so politischen Prinzip haben, die von den Leuten nicht unbedingt geteilt wurden. Und das ist auch für uns klar, dass es Dinge, die wir nicht möchten, und dass selbst wenn die Mehrheit von den Leuten, so wie denn mit der Chef zum Beispiel, dass vielleicht wollten viele von den Leuten, die da wohnen, einen Chef zu haben, aber das war für uns natürlich unmöglich, sich so zu organisieren. Ja, also das ist nicht wirklich eine Antwort, das ist mehr Fragen. So. Und ich wollte nur zu den Sprachen kommen. Wir machen, wenn wir Plenum haben mit den Einwohnern, haben wir so eine Übersetzung auf Russisch. Und das Problem davon ist auch, dass die Leute, die diese Übersetzung machen, gern an der Diskussion teilnehmen möchten. Und das ist super kompliziert, sicher zu sein, dass wir die gleiche Informationen haben von beiden Seiten. Und das, ich bin jetzt dafür, ich weiß nicht, wie das möglich ist, aber dass die Person, die die Übersetzung macht, nur einfach nur die Übersetzung macht. Und weil das sonst super kompliziert ist, zu wissen, was meinen die Besseren, was meinen die anderen, die wir nicht verstehen. Aber das ist auch super kompliziert, wenn es nicht so viele Leute gibt, die übersetzen können und die auch gern teilnehmen möchten. Sonst können sie das einfach nicht machen, wenn sie nur übersetzen müssen. So, noch wieder, das ist auch keine Lösung. So. Aber wir haben das vielleicht ein bisschen geschafft, indem wir eine Person gefunden haben, die auch nur dazu gekommen ist, oder während dem Plenum, für die Übersetzung. Und das war auch für uns sehr interessant, glaube ich. Und diese Person hat auch keine andere Kontakt, oder nicht wirklich Kontakt, und war nicht befreundet mit den Leuten, die sich gesprochen haben, sodass die Übersetzung auch nur eine Übersetzung war und keine nichts kommt von der Person, die Übersetzung gemacht hat. Und ich fand das auch wichtig, aber das ist auch für die Person vielleicht nicht so spannend, dazu kommen und zu übersetzen. Ich würde auch nochmal irgendwie so ein paar Sachen sagen, also vielleicht so eine negative Erfahrung, also wir sind da dran tatsächlich in einer Situation gescheitert. Wir hatten Genossen, die quasi arabisch und englischsprachig waren. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass also nach einer gewissen Weile, wo wir versucht haben, mit Flüsterübersetzung quasi so eine Teilnahme zu ermöglichen, ins Englische war das damals, hat sich dann einfach gezeigt, dass die Leute dann nicht mehr gekommen sind, weil quasi dieser Aufwand extrem hoch war. Da haben wir mal angenommen, okay, man hat ein dreistündiges Plenum und man will in derselben Zeit, die ja irgendwie ein bisschen feststand, dieselben Inhalte abarbeiten, hat aber gleichzeitig diesen Aufwand der Übersetzung. Also das hat sich total gebissen. Da würde ich jetzt persönlich irgendwie sagen, dass das war eine Fehleinschätzung. Also man muss, glaube ich, damit rechnen, dass es einfach wesentlich mehr Aufwand bedarf. Das Zweite war, dass quasi eine politische Diskussion in eine andere Sprache zu übersetzen, schon auch, also das muss man sich auch erstmal zutrauen. Das hatte bei uns auch nur ein gewisser Kreis, der das gemacht hat oder sich zugetraut hat, was dann natürlich auch die Auswahl und die Belastung auch eine Handvoll Leute irgendwie beschränkt hat. Das würde mich total anschließen, also dieselben Probleme von wegen, man kann eigentlich nicht an der Diskussion gleichzeitig teilnehmen. Das ist total richtig. Also das dieselbe Erfahrung hier auch gemacht. Also es war immer so eine Findungsphase, am Ende war es dann so quasi, sobald die Leute zumindest ein bisschen Deutsch sprachen, war es dann wieder möglich. Da konnte man irgendwie so stückchenweise nochmal Nachfragen übersetzen, auch so nebenbei. Aber also komplett in eine andere Sprache, ohne Erfahrung, das hat bei uns zumindest nicht geklappt. Leider. Im einzelnen Gespräch dann bestimmte Sachen, im Nachhinein mit Ruhe geht es schon, aber da war auch total das Interesse quasi zu sehen, dass es dann noch für andere Ansätze gibt. Wir sagen nochmal Tschüss. Aber halt irgendwie, dass man halt zum Beispiel sagt, was du ja auch schon angesprochen hast, dass es halt irgendwie was wie AGs gibt, dass man halt beispielsweise drei oder vier inhaltliche Punkte parallel sprechen kann. Weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass in den größeren Runden so, dann gibt es halt immer Leute, die sich einfach gerne reden hören und halt irgendwie dann sich die Leute halt zurück, also manche Leute halten sich dann eher zurück, sind vielleicht ein bisschen schüchterner, sagen dann eher nichts dazu, weil sie denken, okay, das wurde jetzt schon einmal gesagt und andere Leute sind dann halt irgendwie deutlich dominanter und da ist auch irgendwie in den wenigsten Kontexten halt irgendwie eine gute Moderation am Start. Deswegen würde ich halt auf jeden Fall vielleicht nochmal was da wirklich mal ausprobieren, irgendwie entweder ein Thema in mehreren kleinen Gruppen zu diskutieren und dann die Ergebnisse zusammenzustellen oder halt sogar mehrere inhaltliche Punkte parallel zu diskutieren. Weil man dadurch vielleicht auch irgendwie so eine sprachliche Hürde, weil ich habe kaum noch, dass Leute, die ja nicht deutschsprachig sind, dann auch wieder eher schüchterner sind, weil sie dann sozusagen den Prozess nicht aufhalten wollen oder so. Genau, deswegen das irgendwie in Kleingruppen gehen oder am Anfang halt irgendwie eine Topliste ausgeben, wo alle Leute nochmal kurz still für sich halt irgendwie aufschreiben können, okay, was sind die Punkte, die ihnen zu den Themen halt irgendwie wichtig sind, dass man halt im Vorhinein schon eine Information hat. Dass man halt irgendwie, wenn es dann zu dem Punkt kommt, einfach abschreiben kann, okay, das muss ich jetzt nochmal sagen, wo, weil es wurde jetzt schon gesagt zum Beispiel. Genau, aber dass man halt irgendwie versucht, einfach auch so methodisch mit denen nochmal irgendwie anders zu probieren. Ja, hallo, mein Name ist Jan, ich bin eigentlich nur organisiert in der Gustav Landau Denkmal-Linie, das ist eine historische Figur. Ich sag kurz, was da hinten lieber auf Flyer. 1870 bis 1919, der war so eine zentrale, also eine wichtige Figur für den Berliner Anarchismus im Kaiserreich, das war die Hochzeit. des Anarchismus in Deutschland und im Kaiserreich war eben so 1890er Jahre und da war Kreuzberg, war so das bisschen das Zentrum und da waren so die Redaktionen und Verlage und Druckereien und die Lesegruppen und was es halt so gab. Genau, der ist übrigens auch radikaler Föderalist und Kommunalist gewesen. Wir machen halt ein bisschen, das ist jetzt nicht so Nebenorganisierung, sondern es geht eher darum, ein bisschen am Überbau zu arbeiten oder so Anarchismus und anarchistischen Sozialismus wieder in die Diskussion zu bringen. Und das machen wir halt durch diese, sagen wir mal, also erinnerungspolitische Intervention. Der ist jetzt nächstes Jahr 100 Jahre totgeschlagen und da ich bin halt gerne irgendwie ein Gedenkort oder sowas. Und und wir tun auch mitwirken, aber wenn irgendjemand nichts zu tun hat, wir suchen mehr Leute, das macht Blauen. Und jetzt zum Thema Diskussion. Ich habe es gerade schon zu jemandem gesagt, dass ich war auch bei diesem Selbermachen, und das sicher auch viele andere von euch, und fand es extrem merkwürdig im Sinne von bemerkenswert, dass es da eigentlich nicht gelungen ist, nur im Abschlussplenum gelungen ist, diese ganzen Leute, die da sind und die mit einem Begehren dahingehen und mit vielen Erfahrungen und einem sehr intimen Wissen um so Organisierungssachen und so, eigentlich nicht gelungen ist, die in eine Diskussion zu versetzen und dann in einen Diskussionsprozess anzuschieben, wo wirklich viele Leute involviert sind. Und das Naheliegendste finde ich dann eigentlich, um so die Vereinzelung, also das klassische Format, wo so ein bisschen mitschleppt, ist ja dieses Portal, also Vortrag, Diskussion, was aber dann die ganzen Leute in so eine Vereinzelung versetzt, die halt diesem einen Mensch dann zuhören, der irgendwie produziert. Und das ist jetzt hier ein bisschen anders schon natürlich, aber es ist immer noch so, dass viele Leute einfach die ganze Zeit gar nicht dazu kommen, irgendwas zu sagen oder sich auszutauschen und so. Und was eigentlich naheliegend ist, gerade wenn man irgendwie so von so einem föderalistischen Hintergrund oder konföderalistischen Hintergrund, wäre eigentlich diese total gute Institution der, klingt ein bisschen albern, so Murmelgruppen oder Murmelrunden zu nutzen und erstmal so, dass so zwei Leute immer sich austauschen, dann vier Leute, dann acht Leute und dann konfiguriert man sich immer weiter und würde in der ersten Runde, würde man dann, um das mal auszuprobieren, würde man dann eben schon Fragen eruieren und Aufgaben irgendwie, um zu gucken, irgendwie nicht jetzt hier, das sind unsere Fragen, was habt ihr dazu zu sagen, ja, was sind das überhaupt die Fragen, die wir richtig finden, ja. Ist ja auch schon, kann man ja auch sagen, nee, ich finde eigentlich viel andere Fragen, finde ich viel dringender und wichtiger. Und dass man schon in so einer ersten Runde halt mit der ganz allgemeinen Zielsetzung so Fragen und Aufgaben eruiert und die dann wieder in ein großes Plenum hochdelegiert wird, da bekannt macht und dann wieder in kleine Gruppen, die dann diese Fragen nach dem gleichen Prinzip wieder diskutieren. Ja. Und das wäre halt eine Möglichkeit, sehr systematisch, halt sehr, sehr viele Leute in den Diskussionsprozess zu versetzen. Und das würde dann natürlich ganz anders aussehen, als wir das jetzt hier machen. Aber das finde ich halt so eine Methode, die man mal ausprobieren könnte, eigentlich irgendwie ganz lustig wäre und viel getuschelt geben und so, aber dann stecken halt wirklich ganz, ganz viele Leute die Köpfe zusammen und können halt mitreden, ja, direkt tatsächlich. Ja, vielleicht ist das eine gleiche Idee fürs nächste Staffel. Dann habe ich dich und dann auch nochmal so ein Aspekt, der bei uns auch irgendwie im Plenar manchmal so aufkommt, was auch vielleicht aufs erste Hören ein bisschen merkwürdig klingt, aber wenn zum Beispiel irgendwie Hunde dabei sind oder Kids dabei sind, dass es halt auch interessant ist, wie da sich die Dynamik auch noch verändert, weil einerseits auch mit der Wunsch, Barrieren irgendwie abzubauen, sei es halt sprachlich durch unterschiedliche Sprachen oder auch durch Szenesprachen oder durch den reinen Zugang zum Raum. So kann eine Person dabei sein, wenn Kinder mitgebracht werden oder Hunde mitgebracht werden, dass es darüber auch dann so in nachträglichen Kritikrunden dann oft so als in Anführungszeichen störend direkt benannt worden ist. Und da jetzt irgendwie so mein Empfinden zum Beispiel ist, dass darüber aber auch noch nicht so richtig diskutiert worden ist, was ist jetzt eigentlich eine Störung, so wenn Menschen mit ihrer Vielfalt, mit ihrem Hintergrund halt im Raum sind, so, und es vielleicht dann halt eben ungewohnt ist, dass es halt nicht super leise ist, sondern dass da auch Bewegung ist, also dass halt auch solche Dinge mit Kommunikation und Zugänglichkeit ja zu tun haben und dass das ja erst entsteht, wenn Menschen in ihrer ganzen Vielfalt halt da sind. Und das wurde ja auch schon benannt, dass sozusagen die große Frage ist, warum sind halt Menschen in ihrer Vielfalt nicht da? Und erst wenn sie da sind, kann halt darüber gemeinsam geredet werden. So, und das ist auch, glaube ich, nochmal das Thema auch noch viel weiter sein kann, sozusagen. Genau, oder was ich auch sozusagen bei mir selbst gemerkt habe, dass ich am Anfang totale Hemmung hatte, zu fragen, wenn irgendwie eine Gruppe genannt worden ist mit einer Abkürzung, was versteckt sich mit der Abkürzung? Oder wenn es Begriffe sind, die ich einfach noch nicht kannte, dass ich da selbst die Hemmung hatte, zu fragen. Und das hier zum Beispiel total cool war, als einfach nochmal nachgefragt wurde, okay, ganz kurz erklärt werden, in so einem ja, demokratischen Konföderalismus oder so Gruppen, dass das halt auch viel viele Schräubchen sind, an denen wir so klein drehen können schon mal. Ich wollte meine Gedanken noch mal ein bisschen zuspitzen, weil ich finde das total ehrenhaft und ich finde es auch super, weil das ist ein wichtiges Ideal, aber die Frage ist, wofür macht man ein Plenum? Das sollte man sich noch mal vergegenwärtigen, bevor man sich verliert in dem, wo schließe ich halt Leute aus. Also weil ich meine, so, das habe ich schon super oft erlebt in den unterschiedlichsten Formen von irgendwie Plenums, sei es jetzt irgendwie nur noch Border Camp oder anderen international angelegten Camps, dass sich dann ganz oft nur noch um wie können wir niedrigschwellig sein und so weiter. Und dann Leute da sitzen und denken so, okay, aber wann kommen wir eigentlich zu den politischen Inhalten? So, das will ich jetzt nochmal so ein bisschen provokativ zuspitzen. Also ich will nochmal darauf hinweisen, ich finde es, wie gesagt, ich finde es cool und es ist wichtig mitzudenken und es ist auch wichtig, dass es angesprochen wird. Aber es gibt ja auch super viele deutsch sprechende Leute, die wir auch nicht erreichen. Und vielleicht ist das der erste Schritt mal. Und ich meine auch so, wie es gibt auch nicht weiße Leute, die Deutsch schon sprechen und also einschließen können. Und ich meine, nichtsdestotrotz nicht aus, also ne, wenn man Leute hat, die Bock haben mitzumachen, sich gemeinsam zu überlegen, wie kann das funktionieren, weil es mich eben dann nicht verliert. So. Das war das eine, was ich nochmal zuspitzen wollte. Und das andere war halt auch so, wofür macht man ein Plenum? Ich glaube, dass es halt auch so ein Ding ist von so einem Anspruch, dass man super viel halt abarbeiten will in seinen wöchentlichen Plenums. Wir sind da auch so bei uns an ausdiskutieren, wie können wir das lösen, weil wir auch sehr viel Treffen haben, aber haben jetzt zumindest es so organisiert, dass wir zum Beispiel für politische Inhalte oder wo es einfach so um Zielformulierungen und Sachen geht, wo, die brauchen halt einfach Raum. Das kannst du nicht in deiner 2 bis 3 Stunden wöchentlichen Plenumssitzung machen, wo du sowieso, ich meine, es sind auch große Gruppen da, die wahrscheinlich irgendwie in Orga-Kram untergehen und eine Veranstaltung nach der anderen irgendwie abarbeiten muss. Wann habt ihr Raum da noch über eigentlich politische Ziele und Inhalte zu sprechen? Wann sprechen wir hier eigentlich nochmal darüber, warum wir Communities organisieren wollen? Das ist eine ziemlich gute Überleitung. Ich möchte die Leute dran oder hier würden noch die Leute teilnehmen, die sich jetzt gerade gemeldet haben und dann zu dem nächsten Punkt, wie es eigentlich gelingen kann, dass Menschen ihre prekäre Lage mit den strukturellen Ursachen dafür mit dem Problem in der Welt umsetzen. Die Frage, die auch auf dem Zettel draufsteht, die ist jetzt vielleicht schon, die geht schon sehr krass in eine Richtung und ist sehr speziell, aber ja, wie kann es gelingen, dass Menschen ihre eigene prekäre Lage mit den strukturellen Ursachen dafür und dem Problem anderer in Verbindung setzen? Also wie können wir schaffen, dass Alltagsprobleme politisiert werden? Genau, aber davor noch bei Leuten, die ich gemeldet habe, die Frage davor. Das sehe ich auch schon. Ich bin jetzt raus. Okay. Wer ist zuerst? Du zuerst. Okay. Also ich fand das sehr interessant, dass es in Rojava Sprachgruppen Selbstverwaltung gibt. Weil wenn ich jetzt so meinen Hausaufgang nehme, da fängt der Neighborhood Organizing wahrscheinlich an. Da ist jetzt die größte Gruppe, ich würde jetzt nicht gleich sagen über 50%, aber das sind schon Leute, die zu Hause Arabisch reden. So. Und die ältere Generation ist jetzt vielleicht nicht so weit, irgendein Pamphlet von uns mit Gewinn lesen zu können. Insofern wäre es natürlich interessant, wenn man so einzelne Personen hat, die doch sehr gut Deutsch können, aber eben auch diese andere Muttersprache. Ich würde jetzt mal Fremdsprachensekretärin nennen, im Gegensatz zu Übersetzern. Das heißt, Übersetzer übersetzen, was die eine Person gesagt hat, der anderen. Fremdsprachensekretär hat einen Auftrag und arbeitet gleich an der Fremdsprache. So. Das heißt, wenn so eine einzelne Person gut Deutsch beherrscht und in welcher Gruppe auch immer, die jetzt ein deutschsprachiges Plenum macht, drin ist, dann kann die natürlich das Ergebnis des Plenums auch den Leuten ihrer Sprache ohne weiteres ausführlich darstellen. Und die können auch sich treffen und was beschließen. Ja? Das wäre jetzt für so Neighborhood Organizing mal eine interessante Sache. Was die politische Kultur anbetrifft, also die Politikkultur, wie Entscheidungen getroffen werden, bin ich mir gar nicht sicher, ob andere Kulturräume da nicht auch interessante Ansätze mitbringen. Und Ich habe zum Beispiel letztens mal, ist mir leider wieder entflogen, das arabische Wort für Allmende vorgefunden. Ja? Das wäre mal interessant, inwieweit dieses Wort noch mit Sinn erfüllt ist und inwieweit es da schon ein Konzept gibt. Weil das wäre ja eins von unseren Anliegen, die Nachbarschaft auch mit gemeinsamen Einrichtungen auszustatten, wo sie sich selbst versorgen, beziehungsweise Food Co-ops und irgendwelche, was weiß ich, Kaffee-Importringe eingebunden sind. Und dass das in mehreren Sprachen passiert, parallel. Und dass das zusammengetragen wird. Vielleicht über Delegierte, keine Ahnung. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch schon sozusagen zur nächsten Frage oder ist was ganz anderes. Aber sozusagen, ich würde daran anschließen mit der Frage, oder mich würde eigentlich interessieren, dass wir darüber diskutieren, welche Angebote wir eigentlich Leuten geben können. Sozusagen auch mit dem Hintergedanken, dass wir halt andere Leute werden als die, die wir jetzt gerade hier sind, sozusagen. Und auch nochmal vor dem Hintergrund, dass jetzt vor allem Leute aus Italien oder dann auch Spanien sozusagen, die stehen ja von einer ganz anderen Situation wegen viel schwächeren Sozialstaaten, sozialstaatlicher Absicherung und haben sozusagen, das ist jetzt irgendwie auch scheiße formuliert, aber sozusagen haben bessere Angebotsmöglichkeiten sozusagen an Leute, die wir jetzt hier nicht haben. Genau, diese Formulierung. Aber sozusagen, das finde ich interessant, darüber zu reden, was bieten wir eigentlich welchen Leuten wie an, sozusagen. Und ich glaube auch, dass das ein bisschen sozusagen vielleicht auch ja schon eher zu der Frage gehört, wie man von den Modellen sozusagen zu sprechen zu lassen. Was würde mich interessieren, was die anderen Gruppen sozusagen, was bietet ihr konkret an, wie, was wollt ihr, dass Leute dort tun bei euch? Ich habe die Frage auf jeden Fall notiert, vielleicht werden wir die heute noch schaffen. Ja, das ist fast die nächste Frage. Okay, dann habe ich deine Meldung noch und dann die nächste. Ja, also ich würde vielleicht nochmal versuchen, mal so einen Grundumschlag mit diesen drei Fragen, jetzt ja mit der Lehrsprechigkeit. Also wir versuchen uns ja hier schon als Kiez-Organizer schon eine gewisse Politik und das Bewusstsein ist ja auch schon da raus aus dem linken Subkulturblase so. Aber wenn ich so das höre, so wie wir sprechen, so mit Menschen in eine Plenum rein zu integrieren und bla bla so, dann ist das eigentlich schon wieder nur eine krasse Reproduktion von so einer linken Blase. So. Also ich glaube, es ist schwierig, erstmal zu glauben, so, ja, irgendwelche Nachbarn, die sind gleich, also ich spreche mit denen und ich sage, ja, die machen revolutionäre Politik, dann sind die jetzt hier auch voll politisch dabei und sie kommen gleich ins Plenum und haben voll das politische Bewusstsein, so, das ist halt Bullshit so. Ich finde halt auch so eine gewisse Mehrsprachigkeit so, sollte sich nicht auf so eine politische Abgehobenheit beschränken, sondern ey, meine Nachbarin, die neben mir ankommt, so, und vielleicht migrantisch ist, so, die spricht auch Deutsch so und keine Ahnung, so, auch der, wo ich meine Falafel hole, die sprechen auch alle Deutsch so und es ist halt, bloß weil jetzt jemand, wie ich weiß es, sonst sind sie jetzt nicht geflüchtet, die sind hier geboren, aufgewachsen so und ich finde, da ist erstmal viel wichtiger, mit den Leuten so auf einer normalen, freundschaftlichen Art und Weise mit denen zu quatschen so. Und dort halt auch so ein politisches Bewusstsein, das kommt nicht von null auf jetzt, so, indem ich jetzt sage, hey, kommt mal mit zur Plenum so, sondern erstmal so durch so lockere Angebote zu schaffen, so die dann reinzuholen und dann zu sagen, so, ey, dann über so Diskussionen, so freundschaftliche Diskussionen, so darüber erstmal bei den Menschen das politische Bewusstsein überhaupt zu schärfen, so, und darüber ergibt sich dann für mich halt auch erstmal das Ziel, so den Leuten, dass sie vermitteln, so, naja, warum seid ihr denn jetzt hier prekär, warum steigt mal eure Scheißmiete, so, das sind nicht irgendwelche Flüchtlinge, die jetzt euch den Boden zwar platt machen, so, sondern das sind halt irgendwelche Bomben, so, die euch rausschmeißen, weil sie kapitalistisch Verwertungslogiken nacheifern, so, und selber geht. Und das, aber das sind halt die Sachen, so, das schaffe ich jetzt nicht auf Plenum, so, indem ich Leute versuche, irgendwie zwanghaft nicht auf Plenum zu ziehen, so, sondern halt über wirklich nach, also so, zwischenmenschliche Beziehungen so mit darüber halt auch Gesprächen so mit Leuten so. Und da ist dann halt auch für mich halt auch was mit der nächsten Frage, die Grenze zwischen sozialer Dienst, ehrenamtlicher Dienst, also ich bin kein scheiß Streetworker, der zu irgendwelchen Kids rennt und sagt, ey, macht doch eure Hausaufgaben und wie sieht es mit den Eltern aus, aber da fängt für mich auch eine revolutionäre Nachbarschaftsarbeit an, so indem ich halt auch als normaler Mensch so, weil ich habe selber die Probleme mit Miete, mit Lohnarbeit so, auch wenn ich studiert habe, so muss ich meine Arbeitskraft genauso verkaufen so. Und da fängt doch das überhaupt erst an, so, dass ich halt ganz normal menschlich mit denen halt quatsche so, und halt auch eine freundschaftliche Basis halt aufbaue so, und mit denen in Kontakt trete. Und dann Den kann ich dann halt auch erst sagen, so, ey, hier, wir haben Probleme, so, ey, kommt mal zu uns, so, ey, wir können hier zusammen was machen, so, ihr. Ja, da fängt es ja für mich erst an, so. Wird es ihm noch unter? Ich würde halt da einsteigen, was er gesagt hat, dann auf die Frage antworten und auf seine Frage antworten. Und zwar, ich hoffe, dass ich kurz. Ich muss ihm mit der Nachsprechigkeit auch zustimmen. Also in Finsterwalde und in Magdeburg, in unserem Umfeld, es gibt kaum eine einzige Person, die vernünftig Englisch sprechen kann, weil wir alle aus einer Klasse kommen. Die meisten von uns haben nicht mal 10. Klasseabschlüsse. Also auch diese, da übt sich das. Also wir haben eine Genossin, die spricht bloß Englisch und Spanisch und die hat halt bloß leider relativ wenig Partner oder Partnerin, mit denen sie irgendwie mal reden kann. Und das vielleicht auch so ein bisschen reflektieren halt und genau das Gleiche. Wir hatten vorhin, um auf die Frage zu kommen, die gleiche Sache mit der prekären Lage und so weiter, das haben wir vorhin schon beantwortet, aber es ist erstmal einfach mal mit den Leuten vernünftig zu reden, so in Gespräch zu kommen. Wir können dann, glaube ich, von unseren Arbeitsstellen auch reden halt. Wenn du irgendwo arbeiten gehst, so, da kommst du meistens 20, und das nicht in irgendeinem Szenebetrieb, da kommst du 20-läufig damit in Kontakt, dass halt irgendwelche Leute irgendwelche Sprüche gegen Flüchtlinge bringen. So. Und wenn du da ansetzt und nicht sofort halt die Blockade runterfährst, sondern da ansetzt, mit denen zu reden, halt, du, das geht nicht, die Grenze läuft nicht, ob du jetzt schwarz oder weiß bist, sondern die Grenze läuft, ob du oben oder unten, dann noch patriarchale Gewalt, Patriarchat ist noch der andere Punkt halt. Fängt da setzt ja an, halt auch diese Diskussion halt. Natürlich muss die Grenze ziehen bei faschistisch organisierten Kadern oder sowas, mit denen man natürlich nicht mehr redet, so. Aber halt alleine auch auf die Leute zugehen und mit den Leuten reden, die auch diese Sachen reproduzieren, bringt den erstmal in den Gedanken, okay, das geht nicht darum, dass der Flüchtling jetzt das auch Hartz IV kassiert, genauso wie ich so, sondern es geht darum halt, dass du den Leuten sagst, das ist keine Frage. Das ist eine Verteilungsfrage. Das gibt so viel Reichtum und der ist einfach schlecht verteilt. So. Um dann sehr normal zu formulieren. Und dann auch seine Frage ist genau wieder das Gleiche. Wir setzen das in Magdeburg und Finsterwalde so an. Wir gucken nicht, was wir den Leuten anbieten können, sondern wir gucken mal selber, was sind denn eigentlich unsere Probleme. So. Wir haben Probleme mit der Miete, wir haben Probleme, dass wir uns nichts leisten können. Wir haben die vielfältigsten Probleme, die uns als Unterdrückte in diesem Kapitalismus, als Klasse definieren so und das ist unser Ansatzpunkt so. Da gucken wir nicht, okay, was können wir den Leuten anbieten, damit sie zu uns kommen, sondern wir versuchen über unsere Selbstorganisierung halt, dass die Leute zu erreichen und die Leute aufzuzeigen, dass es auch anders. Das geht auch daran, dass du dich auch noch horizontal eben organisieren kannst. Und wir versuchen die Leute natürlich mal mit einzubeziehen, aber das ist unser erster Ansatzpunkt so. Zu gucken, wo sind unsere eigenen Probleme. Genau, ich wollte noch mal ganz kurz nochmal sagen, dass die Diskussion jetzt wirklich für alle geöffnet ist, weil sich immer noch vor allem die Leute aus den Gruppen melden. Genau, einfach nochmal Leute ermutigen, was zu sagen, die vielleicht noch nichts gesagt haben. Und nochmal auch an die gelbe Karte erinnern, also wenn ihr nicht aufgenommen werden wollt und jetzt nicht sagt, weil es an einem Radiobeitrag liegt, dann werdet ihr auch diese gelben Punkte erhalten. Ich glaube, also um jetzt auch auf die Frage dann dahin zu kommen, weg von dem, was ich am Anfang gestellt habe, so, weil ich glaube, da haben Leute haben Vorschläge gemacht und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, wir bewegen sich hier auch ganz schnell in so einer Scheindiskussion, beziehungsweise dass man so ein Scheinkonstrukt aufbaut, als sind Leute zu blöd, in dem Kreise jetzt hier mit Leuten vernünftig Ansprachen zu machen oder Menschen halt auf der Straße anzusprechen. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Also ich glaube, darüber sind wir uns hier alle einig, dass wir nicht die Leute auf irgendein linkes Plenum einladen. Also das hoffe ich zumindest, dass Leute sich das hier einig sind, würde ich jetzt mal davon ausgehen. Und es geht darum zu sagen, man ist ja mit den Leuten in Kontakt, man steht mit den Leuten in Kontakt, man redet jede Woche mit den Leuten, die auf der Straße sind, die ins Jobcenter gehen, die irgendwie beschissene Arbeitsbedingungen haben. Und was macht man dann, wenn man mit den Leuten redet? So, man redet natürlich über die Verhältnisse und mein Eindruck ist auch nicht, dass man unbedingt jetzt, dass es schwierig ist, da eine strukturelle Frage reinzubringen, weil die Leute haben die strukturelle Frage, die Leute wissen, dass das System beschissen ist. Also es ist auch nicht mein Gefühl, wenn ich mit jemandem vom Jobcenter rede, dass die Person nicht weiß, dass das Jobcenter beschissen ist oder dass der Kapitalismus daran schuld ist. Also zumindest ist das nicht mein Eindruck, dass nicht viele Leute das eh schon wissen. Die Frage ist eher, was Leute sind abgegessen, Leute wissen nicht, wo sie hingehen können, Leute wissen vielleicht nicht, was sie dagegen tun können oder sind vereinzelt in ihren Kämpfen. Aber die Analyse an sich haben viele Leute auch schon für sich getroffen. Und ich glaube, dann kommt man zu dem Punkt mit den Angeboten. Und ich glaube, das ist halt tatsächlich, wenn man die Leute dann auf so eine Selbstorganisation verweist oder sagt, ja, wir organisieren uns selbst so, willst du da nicht mitmachen, dann ist das, mein Eindruck ist das zu wenig so. Also man muss den Leuten schon auch irgendwie was sagen, eine Struktur geben, wo sie halt gerne auch drin was machen können, wo sie drin wertgeschätzt werden in ihrer Arbeit, wo sie selber was reingeben können, was sie gut können. Und ich glaube, das ist halt die Kunst, da irgendwie eine Gruppe zu schaffen oder eine Organisation zu schaffen, die das halt anbietet, ohne die Leute zu bevormunden oder ihnen jetzt irgendwelche Aufgaben hinzuwerfen, wo sie jetzt sich drin produzieren können, sondern halt tatsächlich die Leute in ihrem Alltag abzuholen, in dem sie stehen und daraus dann einen größeren Alltag für Menschen drumherum schaffen. Also so, ich kann gut Musik machen, so hey, lass uns ein Fest organisieren, lass uns da, kannst du spielen und dann kommen andere Leute dahin. So. Also, und dann stellt sich die Frage, wie schafft man, wenn man so eine Organisation geschafft hat, wie schafft man das dann auch noch, dass die demokratisch organisiert ist und jetzt nicht irgendwie große Hierarchien zwischen den Mackern und den Kadern gibt, die da irgendwie alles hinstellen und die Leute, die das dann halt irgendwie erfüllen müssen. Aber ich würde es gerne so ein bisschen weg von diesem, wir diskutieren hier darum, wie man, dass man mal mit Leuten ins Gespräch kommt. Also ich hoffe, das ist zumindest eine Grundlage, die wir eh anlegen haben. So. Also ich glaube, es sollte eher dazu gehen, wie geht man danach weiter? Also wie sieht eine Organisation aus, wenn man mit Leuten ins Gespräch gekommen ist, wie die Leute sich dann drin organisieren können? Ganz kurz, bevor wir weitermachen. Genau, kurze Zwischenfrage. Wie viele Leute von euch bleiben denn so ungefähr gleich noch zum Essen? Einfach einmal kurz melden, dass wir ein bisschen einschätzen können. Okay. Also nee, ihr seid alle herzlich eingeladen. Wir sind gerade auch dabei, noch zu kommen. Okay, danke, Rufen. Okay, dann habe ich hier jetzt dich und dann... Du kannst gerne zuerst, das schon sehr gut. Ich wollte auch nochmal vor allem auf deinen Punkt oder so die Frage mit den Angeboten. Ich finde halt schon, dass das eine sehr wichtige Frage für uns gerade ist als Linke, weil die Rechten machen auch Angebote und in Italien schaffen sie es halt auch gut. Und das wird halt für uns in der Zukunft auf jeden Fall halt auch nochmal wichtiger, dass wir eben auch Angebote machen können und dass wir halt auch sehen, dass es wichtig ist. Und es gibt ja auch schon in Halle aus dem Identitäres Haus, es ist halt so, dass sie da nichts gebacken kriegen, Gott sei Dank, aber ne? Keine Ahnung, könnte ja auch irgendwie anders werden und die Strukturen dort werden ja auch stärker. So das als erstes vielleicht und das andere denke ich halt irgendwie auch, dass das Wichtige ist eben halt auch, finde ich schon, dass diese die Grenze zwischen Betroffenen und Leuten, die aktivistisch sind, dass die wichtig ist zu durchbrechen, nämlich ich will ja auch für mich selber ein Angebot schaffen. So, und wenn ich selber auch für mich ein Angebot schaffe, dann schaffe ich das für andere ja automatisch auch. Und dann haben halt auch Leute, die irgendwie auf ein Treffen kommen, einen Mehrwert sozusagen. Der besteht erstens natürlich irgendwie in so einem solidarischen Moment, wo es dann halt irgendwie die Erkenntnis gibt, okay, es gibt auch andere Leute, die das Problem haben. Das heißt, ich muss mich selber nicht so scheiße fühlen mit meinen Problemen. Und gleichzeitig eben halt auch, dass wir auch gemeinsam eine Lösung finden können. Und ich finde, das ist halt auch schon die politische Ebene eigentlich. Ne? Also, dass wir irgendwie über die Solidarität dann halt auch die Probleme von einem einzelnen Problem zu einem großen Problem werden lassen können. Und ich würde so sagen, in so eine Richtung könnte man das irgendwie weiter diskutieren. Ja? Okay, ja. Ich will trotzdem nochmal Bezug nehmen darauf, weil ich finde es sehr wichtig, was du gesagt hast. Und es geht gar nicht um, wir können irgendwie auf andere Leute zugehen und mit ihnen sprechen, sondern wie macht man, also ich finde es schon wichtig, weil grundlegende Fragen, die dann ganz schön Sinn nämlich solidarische Praxis halt konkret zu machen und nicht auf einer abstrakten Ebene zu besprechen. Und das zweite ist halt so, Bezüge herstellen. Also die große Frage, die da hinten dran steht, ist, was ist Gemeinschaft? Ich glaube, es gibt super viele große Fragen, mit denen wir uns einfach auch nicht so viel, die nicht so viel Raum finden zu diskutieren. Und das machen wir ja, indem wir jetzt über solidarische Praxis sprechen. Deswegen finde ich es total wichtig zu sagen, ich spreche mit den Leuten in meinem Umfeld und ich baue Beziehungen auf, weil sonst bleiben sie nämlich Objekt unserer Arbeit. So. Und nur wenn wir sozusagen irgendwie Bezüge haben und die Leute tatsächlich in einem Verhältnis zu uns stehen, können sie halt selbst ein Subjekt sein. Sonst werden wir irgendwann, dann gibt es nämlich die Tendenz, das war ja auch eine Frage, dass wir irgendwann Dienstleister sind. Ich finde es auch voll wichtig, irgendwie Angebote zu schaffen, aber das Potenzial ist ja, dass es dann Leute gibt, die dich unterstützen, wenn du eine Idee hast, irgendwas zu machen. So. Das heißt, wenn man jetzt auch zum Beispiel nochmal zurückgeht zu, also jetzt zum Beispiel demokratischen Konföderalismus, und das ist ja auch sowas von, wir holen die Leute da ab, wo sie sind, zu sehen, was wird eigentlich gebraucht. Und es ist so oft Sprache gekommen, warum werden die Sprachkurse einfach versucht zu organisieren beispielsweise. Das wäre zum Beispiel ein Angebot, weil das kam ja jetzt mehrfach auf. Und dann zu sehen, okay, was brauchen die Leute? Und, hey, bei uns hat ein Bug-Workshop stattgefunden, hat aber jemand Bock gehabt, seine Kompetenzen zu teilen, was für ihn super cool war. Der kommt jetzt auch immer zu unseren Veranstaltungen, weil er einfach auch der hat einfach auch was gemacht. Es war ein erfolgreicher Tag für ihn. Leute waren mit ihm im Gespräch. Und ich meine, das war einfach auch eine Selbstwirksamkeitserfahrung, wenn wir jetzt in Sozialarbeiterischen Begriffen sprechen. Also ich glaube, dass es schon super zentral ist, so nicht nur miteinander zu sprechen, das ist natürlich der erste Schritt und ich finde, das hat sehr lange gefehlt eigentlich. Das ist auch erst eine erfrischende Tendenz der letzten Jahre, dass es mehr und mehr Aufgabe wird, aber eben auch den Punkt zu erreichen, irgendwie auch solidarische Gemeinschaft aufzubauen, um eben nicht irgendwann da zu landen, wir bieten euch etwas, sondern wir sind zusammen, wir arbeiten gemeinsam an Veränderungen in unserem Kiez. Ich würde auch daran anschließen, weil ich glaube, dass es ein bisschen Scheindiskussion ist und sozusagen wir unterschiedliche Wörter für das Gleiche verwenden, weil sozusagen so, was du jetzt gesagt hast, würde ich unter Angebote verstehen sozusagen, was entsteht aus einer solidarischen Praxis und was brauchen wir sozusagen, was dann wahrscheinlich auch andere Leute brauchen. Also auch mit dem, auch vor dem Hintergrund sozusagen, dass ja ein klassisches Problem ist, Leute kommen, wenn sie irgendwie sozusagen eine Beratung zum Beispiel brauchen oder sowas und kommen dann halt nicht mehr, wenn das Problem gelöst wurde oder so. Also sozusagen, was gibt es da für andere Möglichkeiten, auch weiterhin im Gespräch, in Kontakt mit Leuten zu bleiben, innerhalb sozusagen so einer solidarischen Praxis oder organisierten Struktur oder so. Das kann man scheiße finden, sozusagen das als Anspruch zu haben, das finde ich aber schon für eine linksradikale Perspektive wichtig. Und meine, also das sozusagen so die Frage, die jetzt aber auch schon ein bisschen genannt wurde, wir hatten sozusagen an Angebote so konkrete rechtliche Beratung, also konkrete Unterstützung und Hilfe, Selbstwirksamkeitserfahrung, sozialpädagogische. Also, und drittens finde ich noch, was sind so gegen so solidarische Momente? Also und zum Beispiel also eine andere Gruppe war sozusagen, fand ich ein sehr starker Moment, dass eine Person gesagt hat, das Wichtigste an dieser Gruppe war, dass sie mal ihre Geschichte erzählen konnte und sozusagen andere Leute gesagt haben, dass sie eben nicht dran schuld ist, sondern dass ihnen es genauso ging. Also sozusagen, das ist auch ein Moment, ist der jetzt nicht unbedingt einfach das Zusammenkommen. Und welche, und ich finde, bei jedem allen drei Bereichen sozusagen müssen wir halt darauf reflektieren, welche Praktiken haben was, welche dieser Sachen zum Ziel sozusagen oder gehören in welchem Bereich. Das ist, finde ich, eine Form der Selbstbewusstwerdung. Ich ein bisschen eine kleine Anekdote erzählen, quasi aus meinem Berufsleben. Das ist halt so ein krass männlich dominiertes Handwerk. Und also die Leute da kennen meine politische Einstellung so im Einzelnen nicht. Der Kollege, mit dem ich irgendwie am meisten zusammenarbeite, hält sich schon so für eher links und einer, der sich irgendwie Gedanken über die Welt macht. Ist auch sehr, sehr rechts irgendwie viele Leute im Unternehmen waren. So, sind auch welche, die auf jeden Fall Nazis sind. Ich glaube jetzt keine Kader. So, da ist halt dann auch die Frage, du kannst halt nicht irgendwie alles hinnehmen so, und dauernd ist da irgendwas für und die ganzen Flüchtlinge und bla bla bla. Ich suche mir da eher so ein bisschen die Punkte, wo ich einen einfachen, vermittelbaren Ansatz habe irgendwie so, weil die ganze Zeit irgendwie dagegen was zu sagen oder eben scheiß nachzusuchen, ist es halt auch wichtig, dass die Leute dich irgendwie noch schätzen, weil sonst ist es halt auch egal, was du sagst. So, das heißt, du musst irgendwie eine Art und Weise finden, nicht von oben herab irgendwie zu argumentieren oder halt auch nicht gleich dicht zu machen, ist auf Arbeit vielleicht auch ein bisschen einfacher, weil du musst dann nächsten Tag eh wieder hin und du bist sowieso 9 Stunden mit den Leuten da. Aber halt, das ist so Schritt für Schritt, ne, und irgendwie vielleicht auch die Punkte suchen, wo du auf jeden Fall die Prekarisierung gemeinsam hast, ne, bei Arbeitskollegen, die Chefs, der Produktionsleiter, die Löhne, sonst was. Und bei mir ist es auch so ein bisschen Radionachrichten, kommentiere ich teilweise irgendwie, wenn der, ne, weiß ich nicht, das ist eine relativ niedrigschwellige Argumentation, die ich da irgendwie mache, ob das irgendwie der beste Weg ist, das zu regeln, das glaube ich jetzt auch nicht unbedingt, aber das ist irgendwie so einmal das nochmal ein bisschen ab von dem mal Straße ansprechen oder so und vielleicht irgendwie längerfristig, das ist ja auch ein wichtiges Ding. Okay, was ist eben, was glaube ich ein Problem ist, ist wenn ein, also das schließt dann diese Frage an, irgendwie Kaderführung, alternative Dienstleister, Angebote machen und so weiter, versus Selbstorganisation. Ich glaube, das ist kein strenger Gegensatz, weil man muss es kurz durchdenken. Denn es gab in der sogenannten kommunistischen Weltbewegung schon mal das Problem, dass man sich eigentlich durch genau diese Kaderstruktur und eine mitlaufende Subjekt-Objekt-Trennung, sozusagen wir sagen irgendwie, was gemacht wird, wir führen das aus, so ist das hier schon angesprochen worden, oder wir geben die Linie vor, oder wir machen Angebote und ihr könnt die dann füllen, dass man durch diese mitlaufende Trennung in aktive und passive Parteien gewissermaßen sowas wie eine passive Bewegung sich geschaffen hat. Ja? Und die Leute gewissermaßen zu Passivität und zum erzieht und dazu erzieht, dass sie nicht selber irgendwie sich organisieren und mitdenken und so weiter. Und das will man natürlich nicht. Also ich will das zumindest nicht. Und für mich ist es auch so, dass ich nicht für andere arbeite. Ja? Ich will nicht irgendwie prinzipiell, dass es euch gut geht oder anderen gut geht, sondern ich will in der Welt leben, die sich nicht faschisiert, wo nicht irgendwie Leute irgendwie ins Elend rutschen und irgendwie das. Das mache ich aus meinem eigenen Interesse, weil ich sozusagen, ich will eine Kraft entstehen sehen, die halt der Brutalisierung, die gerade unterwegs ist und die es jetzt geben wird die nächsten Jahrzehnte, was entgegensetzen kann. Ja. Und das ist, also wenn man vor allem einen größeren Maßstab, dann ist einfach ganz klar, dass wir irgendwie vor einer krassen Brutalisierungswelle stehen, die einfach eine Konsequenz ist dessen, was passiert. Ja. Sozioökologische Krise, Verwertungskrisen und so weiter, das ist einfach, da wird es einfach Todeszonen geben und so weiter. Ja. Also es ist einfach klar. Und ich will einfach eine radikal-demokratische Kraft irgendwie, die dem irgendwie was entgegensetzt. Und das mache ich aus meinem eigenen Interesse, nicht weil ich irgendwie, und ich will mich selber organisieren mit anderen zusammen. Ja. Und weil alleine kann man nichts machen. Und dann ist man dem einfach ausgeliefert. Das ist sozusagen, ist es nicht, dass ich irgendwie so altruistisch, irgendwie so philanthropisch irgendwie, ach, ich tue euch jetzt mal was Gutes, ich führe euch mal hier so ein bisschen und dann mache ich irgendwelche Angebote, sondern das ist jetzt mal klar. Also ich will sozusagen, dass es eine Kraft gibt, die diese ganzen Faschisierung was entgegensetzt. Und ich glaube, das ist aber kein Widerspruch, zu sagen, also Selbstorganisierung, also das ist ja auch diese ganze Metaphorik von Basis, und eben Nomenklatura, ja, was ist denn, warum habt ihr denn eine Basis, weil man die Nomenklatura hat, und Führungspersonen und so weiter, das ist aus der Gewerkschaft- und Parteihierarchien, diese Metaphern irgendwie, die halt irgendwie ganz gut funktionieren, weil sich in der hierarchischen Struktur von der Basis und von unten nach oben organisiert, aber kann man überhaupt nur von unten nach oben sprechen, wenn wir uns selber organisieren, oder ist das eine Metapher, die eigentlich unseren Anstrengungen auch irgendwie so ein bisschen zwischen die Beine kommt, irgendwie. Ich glaube, das heißt aber trotzdem, dass es Leute geben kann, die eine treibende Rolle spielen, wenn man mal irgendwie eine provokatorische, also Vokabular benutzen will, die eine führende, anführende Rolle spielen, die sozusagen das sind, was Kader sind, aber die es nicht in dem Sinne sind, dass sie sich sozusagen herablassen oder Angebote machen oder anleiten in einem Subjekt-Objekt-Verhältnis, sondern ich will als Anarchist ist ja klar, dass die Leute nicht mir folgen, sondern dass sie ihrem eigenen Urteil folgen. Ja, und das heißt aber, dass ich sie davon überzeugen muss, auf Augenhöhe, sozusagen, dass wir gemeinsam herausfinden müssen, wo es hingeht, was wir gemeinsam machen können, um dieser Scheiße irgendwie zu begegnen. Genau, und das ist, glaube ich, das heißt also, dass es so Leute geben kann, die eine treibende Kraft haben, und dass es trotzdem nicht ein Subjekt mit mitlaufen, sondern ein Objekt verhält, sozusagen, sich reproduziert in unseren Beziehungen zu denen, die wir organisieren, die wir Angebote machen und so weiter. Ja. Aber dem kann man aufsitzen. Jetzt sage ich doch mal was. Also jetzt zu dir nochmal hier mit deinem Betrieb. Ich habe so eine ähnliche Erfahrung gemacht in einem Umfeld, wo relativ viele Rechte rumrannten und habe festgestellt, dass man im Prinzip dem nur weichen kann. Man überzeugt so eine Leute nicht. Und es ist nur auch keine neue Wahrheit. Also das ist schon eine relativ alte Wahrheit. Und was eine ganz große Rolle spielt, und da würde ich euch beiden widersprechen, von wegen, er ist jetzt gegangen, was ihr als sozialpädagogisch abwertet, die Selbstwirksamkeitserfahrung. Es wird immer eine psychologische Komponente in der Entwicklung von Menschen und Selbstbewusstsein. Und warum ich das jetzt erzähle, ist zum Beispiel, als die Wende war, also die DDR am Boden lag, der Sozialismus irgendwie aufgegeben worden ist und zusammengebrochen ist, hatten wir einen Call gemacht von unserer Gruppe damals. Könnt ihr uns nicht, hier jetzt messen, anrufen, könnt ihr zum Beispiel, BUND war das damals, das war ich noch nicht in solchen Kreisen tätig, könnt ihr uns nicht bei Aufbau und Organisierung, wie es bei euch läuft, unterstützen? Wieso? Schließt euch doch einfach an. Und ich glaube, das ist so ein ganz wesentlicher Punkt irgendwie. Man kann sich schon abgrenzen, aber man muss eben irgendwie auch eine Ebene hinsetzen, dass man miteinander agieren kann. Und das kann nur darauf basieren, dass man miteinander entscheidet. Und dann ist die entscheidende Frage, wie kriege ich die Leute dazu, sich zu aktivieren, in dem Sinne eben nicht nur zu argumentieren, du bist ja faul, du bist Hartz IV, du gehst ja nicht arbeiten, also diesen Arbeitswahn zu folgen, sondern etwas zur Eigenversorgung, zur Selbstorganisation, auch mit Ideen zu entwickeln. Und da fand ich den Fragebogen, den ihr hattet, irgendwie, den ihr vorhin mit angeboten, eine Variante. Die andere Variante ist, es gibt einen Haufen Ideen, die bereits unterwegs sind, und daraus neue Ideen zu entwickeln. Und ich glaube, so eine Feuer, so eine kleine Ideenfeuer zu entfachen, das ist, glaube ich, das Wirksamste, was man tun kann. Zu sagen, guckt, hier gibt es ein Projekt, das funktioniert ganz gut und so weiter und so fort. So war es schon. Ich habe Selbstwirksamkeit nicht abgewertet. Im Gegenteil. Gut, Entschuldigung, dann habe ich mich falsch verstanden, aber er hatte das dann vorher, hat er das aufgenommen und dann nochmal Sozialpädagogik. Mhm. Klar, die benutzen das, aber das muss man ja nicht selber drin nutzen. So, ich habe jetzt noch zwei Leute auf der Liste, einmal dich und dich, aber gibt es noch Leute, die vielleicht noch gar nicht so viel gesprochen haben oder noch nichts gesagt haben, die ich gerne vorziehen würde? Wir würden auch bald zum Ende kommen, das ist einfach jetzt so letzte Wortmeldung. Wir haben uns am Sonntag in einer Zweierarbeitsgruppe, die cis-männlich und cis-weiblich zusammengesetzt war, auseinandergesetzt mit dem Problem von Leadership bzw. Führung. Und wir sind auf zwei interessante Unterschiede gekommen, die man machen kann. Das eine war Initiative. Das heißt, wer Initiative ergreift, geht automatisch in Führung. Ne? Und das andere war Kompetenz, auch verkleidet als Autorität. Das heißt, jemand weiß über eine Sache einfach mehr als andere und kann da dann wirken und die anderen können das nicht. Das ist notwendig. Das ist Macht und nicht Herrschaft. Aber das muss auch ausgeglichen werden. Das heißt, die anderen, die in dem Moment nicht in Führung sind, und das Wort würde ich am liebsten gleich wegschmeißen, ich bleibe bei Kompetenz und Initiative, die müssen dazu ermächtigt werden. Und dazu ist es notwendig, sich zurückzunehmen. Insofern werde ich auch wieder schweigen. Was ich halt auch bei mir ganz oft merke, ist, glaube ich, dass, was mir geholfen hat, mich irgendwie auch, weil ich halt relativ früh in einem Aktivierungsprozess bin und immer noch merke, dass ich halt noch ganz, ganz viel zu überlegen habe und zu reflektieren habe, dass ich merke, es ist halt so eine Ehrlichkeit, die mich unterstützt, irgendwie auch offener zu sprechen, wenn andere Menschen, die halt schon länger in einem Prozess sind oder aus meiner Perspektive ja voll die Ahnung haben, wenn die einfach auch zugeben, dass sie selbst Unsicherheit haben, dass sie Schwächen haben, dass sie halt offen darüber sprechen. Und ich glaube, dass mir das auch wiederum hilft, wenn ich irgendwie dann ja im Kiez mit Leuten anfange zu reden, zu sagen, ja, darauf habe ich auch keine Antwort oder da bin ich selbst noch total unsicher. Aber ich denke, so eine Ehrlichkeit und so ein Eingeständnis von, wir haben die Antwort nicht, sondern wir sind gemeinsam auf der Suche. Also ich glaube, das hilft mir persönlich immer, sowohl zu lernen, als auch in die Gespräche zu gehen. Und dass ich das halt merke, das ist teilweise noch so eine Haltung, dass viele Menschen so super sicher rüberkommen und so super, ich weiß Bescheid und ich komme in meinem Leben super gut klar, was ja aber eigentlich ja Quatsch ist, weil wir schon oft gesagt haben, wir haben alle Stress in unserem Leben. So. Und da auch so ein bisschen persönlicher drüber zu sprechen, nicht nur auf so einer sehr, wie soll ich das ausdrücken, aber in hochgestochenen Worten sozusagen. Eigentlich eine ganz gute Überleitung zum gemeinsamen Essen und zum gemeinsamen weiter in einem Rahmen austauschen. Wir haben ja jetzt diese E-Mail-Listen organisiert. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute sich da eigentlich dran haben. Wäre jetzt nochmal die Frage, gibt es Leute, die Lust hätten, eine weiterführende Diskussion mit zu organisieren? Kommt einfach vielleicht später zu uns zum Essen. Und genau, dann können wir das planen. Und vielleicht, also wir würden dann über diese E-Mail-Liste, die haben auch ein Protokoll gemacht von der Veranstaltung, das rumschicken. Vielleicht auch einen Link zu dem Radiobeitrag, wenn wir den haben. Und genau, ich weiß jetzt nicht, wie sehr überhaupt Bedarf ist, aber es sind halt super viele Fragen offen geblieben, von denen die auf dem Zettel waren, und vor allem sind unglaublich viele neue entstanden, und die auf dem Zettel müssen wir vielleicht auch gar nicht unbedingt so beantworten, aber genau, also vielleicht, ich habe schon das Gefühl, dass immer noch sehr, sehr viel Bedarf da ist. Vielleicht ist es auch nur mein persönliches Gefühl, aber vielleicht ist es cool. Ich muss euch mal sagen, es war eine der diskursivsten Veranstaltungen, die ich in so einem Rahmen erlebt habe. Also die haben sehr viel miteinander gequatscht und das habe ich selten erlebt. So, also danke. Die Feedback-Runde wäre tatsächlich auch ganz hilfreich, aber erstmal. Auch so eine Frage im Raum, also was vielleicht die Leute, die jetzt hier noch sitzen, sich auch daraus erwarten und was vielleicht daraus entstehen soll oder so. Also ihr habt es ja angesprochen mit Diskussionen so, aber also. Ich weiß nicht, ob das, also, ob das manche nötig empfinden oder inwiefern, das ist ja schon. Aber was vielleicht die anderen so sich noch erwarten, was daraus. Also, ihr meintet ja auch die Fragen fürs nächste Mal aufheben, so. Okay. Sollen wir das gerade machen? Also, vielleicht, wenn es jetzt ganz um ganz konkrete Vorschläge geht, also dann ist es vielleicht einfacher, über konkrete Vorschläge zu machen, wie das Radio aus ist. Also, oder, also, wie steht hier so generell? Ich mach's jetzt einfach aus, oder? In der Mitte? Ja,